ognuno di noi all'inizio di questa seduta si presenti dicendo il suo nome e la sua provenienza, in modo da poterci conoscere e iniziare questa amicizia. Allora, la lista sarà pronta? La lista stampata, quindi con tutti i nomi scritti bene, perché non sempre si sente bene, la lista stampata sarà pronta al più presto. Allora non è necessario che fa il nostro lettore Pochi. Anche perché sono profane, quindi... Monsignore Rozza, io ti ho presentato. Io mi chiamo Schlesinger, vengo da Roma e nello stesso tempo non fa il turno. Io sono Manselli dell'Università di Roma, da Roma. Io sono il dottor Roberto Greggio dell'Università di Bologna. Manno dice poi. Sono la cosa della tua vita del software. Cari amici, Friedrich II hat seinen Zeitgenossen und der Geschichtsschreibung der späteren Jahrhunderte viele Rätsel zu lösen aufgegeben. Es gelingt nicht, seine Persönlichkeit von höchster Eigenart und Eigenwilligkeit schablonenhaft in gewisse Kategorien einzureihen. Staunend oder schaudernd würde er als Super Mundi et Immutator Mirabilis bezeichnet. Schaller sieht darin kein Lob, obwohl man es in neuerer Zeit bisweilen dafür gehalten hat, denn nach mittelalterlicher Auffassung ist die Wandelbarkeit der Welt durch den Sündenfall verursacht und ein Verwandler der Welt stand eigentlich in unheimlichem Weh. Es ist meines Erachtens Schaller zuzustimmen, dass wir diese Bezeichnung und ähnliche Äußerungen der Zeitgenossen als Ausdruck einer Faszination verstehen müssen, in der sich Bewunderung und Entsetzen eigenartig mischen. Vielleicht wäre es ja sehr wichtig, einmal näher die Faszination als historische. Als unchristlichen Epikureer, der nicht an Auferstehung und Weltgericht glaubte. Sie schmähten ihn als tyrannischen Hammer der Welt, gleich Attila, oder als Vorläufer des Antichrist, ja als den Antichrist selbst, als einen neuen Nero. Seine Bewunderer wiederum und die eigenen Manifeste verherrlichten ihn als heilbringenden Friedensfürsten und Messiaskaiser. Ja, nach seinem Tode verbreitete sich erst in Italien, später auch in Deutschland, der Wahn, er könne nicht gestorben sein, sondern werde wiederkehren, um das Reich zu erneuern und die Kirche zu züchtigen. in eurer Zeit sah man in ihm, wie Jakob Burckhardt, den ersten modernen Menschen auf dem Thron, einen Rationalisten und Aufklärer wie Reuter, den großen Freigeist, Atheisten und Kirchenfeind, Friedrich Nietzsche, den Wegbereiter der Renaissance, Campers, einen Unzeitgemäßen, der den Rahmen der mittelalterlichen Weltanschauung sprengte, Karl Rampe. Dabei wird oft übersehen, dass wesentliche Züge dieses Bildes von seinen Gegnern gezeichnet sind. Friedrich selbst wollte durchaus nicht als ungläubiger Sohn der Kirche bekannt gelten. Er hat sich stets als rechtgläubigen Sohn der Kirche bekannt und alle Ketzerei scharf verurteilt. Immer wieder betonte er sein Streben nach Frieden und Eintracht mit dem Papsttum. Mehr als einmal bewies er durch die Tat, dass er es nicht unterwerfen oder gar vernichten, sondern zu politischer Verständigung nötigen wolle. Nie stellte er, wie sein Großvater, einen Gegenpapst auf. Auch als er von Innozenz IV. Abgesetzt und ein Gegenkönig gewählt wurde. Nur an einen künftigen Papst und ein allgemeines Konzil appellierte er, nur die politische Entartung der Kurie und die Verweltlichung der Kirche bekämpften seine Manifeste, bei denen es ihm freilich auch um politische Ziele ging. Die Anklagen Gregors des IX., er spotte über christliche Glaubenslehren, wies er entrüstet zurück, und Innozenz IV. Hat sie auch nicht wiederholt. Der die Zeitgenossen erregende Eindruck des Unerhörten und Unheimlichen, den die päpstliche Propaganda zum Grauen steigerte, muss aber doch von seiner Persönlichkeit und Geistesart ausgegangen sein. Sein prunkvolles Auftreten mit fremdartigen Gestalten von Mauren und Negerknaben, sarazenischen Mägden, Tänzerinnen und Sängerinnen, dazu die seltenen, nördlich der Alpen meist unbekannten Tiere der kaiserlichen Menagerie wie Elefanten, Dromedare, Löwen und Panther, erregten lebhaft die Fantasie der Deutschen, aber zeigten ihnen auch handgreiflich, wie wenig sie doch diesen Herrscher eigentlich als den ihrigen betrachten konnten. In der Tat war dieser Luxus, der sich in seinen apulischen Schlössern in Sizilien, hielt er sich in den späteren Jahren ja nie mehr auf, noch weit glänzend und berauschend entfaltete, war die ganze Üppigkeit seiner unbekümmerten, sinnenfreudigen Lebensführung in Art und Unart sizilianisch und bei Friedrichs Vorfahren ganz ähnlich anzutreffen. Das verschlang gewaltige Summen und erregte manchen Anstoß, aber Friedrichs geniale Kraftnatur war weit entfernt, davon entnervt zu werden. Rastlos kam er den vielseitigen und aufreibenden Pflichten seines Amtes nach. Imperialistische, normannische und mohammedanische Überlieferungen wirkten, unterstützt durch die Lehren des römischen Rechts, mit angeborenem Genie und energischer Schulung zusammen, um ihn zum wahrhaften Selbstherrscher zu machen, der alle wichtigen Entscheidungen von sich aus traf. Die eigentliche Stärke seiner politischen Begabung lag unzweifelhaft auf dem Gefilde der Organisation und Verwaltung, ähnlich wie bei seinem Großvater Roger, dessen Vorbild er so viel verdankte, ohne jedoch bei der bloßen Nachahmung stehen zu bleiben. In der großen Politik, durch seine Stellung von vornherein an eine hoffnungslose Sache geknüpft und durch die staufische Überlieferung vielfach festgelegt, hat er doch auch da Festigkeit der Ziele mit Beweglichkeit und Unerschöpflichkeit der Mittel verbunden. Dem Diplomaten in ihm schadete öfters die impulsive Art, welche die Karten zu früh aufdeckte, seine scharfe Zunge, ihren beißenden Witz nicht unterdrückte, Heftigkeit und Leidenschaftlichkeit, die ihm die Einsicht verdunkelten, gelegentlich auch wohl den Blick für das Erreichbare drückten und unnötige Missstimmung erzeugten. Im Ganzen war er wohl der kurialen Diplomatie, vor allem unter den beiden Innozenzen, nicht gewachsen, aber bis zu einem gewissen Grade entschädigten dann wieder scharfsinnige Berechnung, überraschender Wechsel und fantasievolle Kombinationsgabe. Die kriegerische Betätigung lag Friedrich an sich ferner, aber er hat sich ihr nie versagt. Und wenn er auch schwerlich ein großer Feldherr genannt werden kann, vor allem in den Konsequenzen, die er ihm nicht zog, so kann man ihm auch da Organisationstalent, technische Kenntnisse im Festungsbau und Belagerungswesen, Entschlussfähigkeit und Unermüdlichkeit zu statten und einen überlegenen Gegner lehrte er auf diesem Gebiet ja eigentlich nicht kennen. Der Reichtum von Friedrichs Natur fand aber in diesen durch seine Stellung bedingten Betätigungen nicht entfernt Genüge. Man wird seiner Bedeutung nicht gerecht, wenn man sich nur auf sie beschränkt. Mindestens ebenso wirkungskräftig waren die kulturellen Anregungen, die von ihm ausgingen. Er steht zwar nicht isoliert in seiner geistigen Umwelt und nicht der Neuzeit näher, aber vieles beunruhigend Neue, was im 13. Jahrhundert auch anderswo spürbar wird, vereint und verdichtet sich in seiner Person zu weithin sichtbarer Gestalt. Aufgewachsen im Schnittpunkt lateinischer, griechischer und arabischer Kultur, Sprachen begabt, er beherrschte Latein und sprach außer Italienisch und Französisch, Arabisch und Griechisch, auch Arabisch und Griechisch, und lernte auch spätestens während seines 8-jährigen Aufenthaltes in Deutschland, er war dreimal in Deutschland, in Deutschland Deutsch, wobei man nicht weiß, wie weit er es beherrschte. Von früh an mit geistiger Wachheit auf sich gestellt, war er für alles Fremde hellhörig interessiert, ohne sich daran zu verlieren. In seinem vielverlästerten Verkehr mit gelehrten Mohammedanern und Juden wollte er weder ihren Glauben annehmen, noch sie bekehren, sondern sich, wie auch von den christlichen Gelehrten, die er an seinen Hof zog, belehren lassen über Gott und die Welt, vor allem über die Natur der Dinge, über Mathematik und Optik, Astronomie und Kosmologie. Viele seiner Fragen sind überliefert, so etwa die, in welchem Himmel und in welcher Weise Gott auf seinem Thron sitze, oder was die Engel und Heiligen um ihn herum die ganze Zeit übertrieben. Es verrät eine gewisse Neigung zur Skepsis, wenn er unter dem Einfluss seiner aristotelischen Studien das Problem der Existenz der Welt von Ewigkeit her anschnitt oder Beweise für die Unsterblichkeit der Seele verlangte. Allein die Ausgestaltung einer an sich geschlossenen, den christlichen Vorstellungen abgewandten philosophischen Weltanschauung wäre seiner ganzen Geistesrichtung ebenso sehr wie seinem historischen Beruf als christlicher Kaiser entgegen gewesen. An seiner kirchlichen Zugehörigkeit hielt er, wie schon festgestellt, in betonter Weise fest und an einem bewussten Bruch mit der christlichen Religion hat er niemals gedacht. Dagegen ließ er seinem autoritätsfeindlichen Zweifel und seiner Abneigung gegen die ihm feindliche Hierarchie oftmals mit sarkastischem Spott die Zügel schießen. Charakteristisch ist für ihn der bohrende Wissensdrang, den Dingen forschend auf den Grund zu kommen und die in der Natur waltende Vernunft und Zweckmäßigkeit zu entschleiern. Vir Inquisitor et Sapientiae Amator nennt ihn sein Sohn Manfred. Für seine vorwiegend naturkundlichen Interessen konnte er, wie das Abendland überhaupt damals am meisten, von den Arabern lernen und von den durch sie vermittelten antiken Philosophen. Deshalb veranlasste er zahlreiche Übersetzungen arabischer und antiker, auch jüdischer Schriften ins Latein, im Wetteifer mit der älteren Übersetzerschule von Toledo. Der Zustrom dieser philosophischen Überlieferung hat damals das abendländische Denken bekanntlich überall befruchtet. Vor allem die neu entdeckten Aristoteles-Schriften, deren Lektüre noch 1210 an der Pariser Universität verboten wurde, dienten den scholastischen Theologen unter Führung der Dominikaner Albertus Magnus und Thomas von Aquino zur rationalen Begründung der Glaubenslehre, während die Philosophen der Pariser Artistenfakultät, Siegel von Brabant und andere, als lateinische Averroisten, wie man sie nannte, eine Profanphilosophie darauf aufbauten, dass die Theologie in Konflikt kam. Dagegen haben die Hochphilosophen Friedrich II. Aus ihren neuen Kenntnissen keine eigene philosophische Lehre entwickelt. Der berühmteste unter ihnen, ein in Spanien ausgebildeter Schotte Michael, glaubte dem Kaiser am besten mit Astrologie und Physiognomik zu dienen. Für Friedrich II. Selbst ist es bezeichnend, dass er zwischen allen Staatsgeschäften aufgrund gelehrter zoologischer Studien und langjähriger Erfahrung und Beobachtung, die sich auch durch die Autorität des Aristoteles nicht beirren ließ, ein umfangreiches Buch über die Falkenjagd und Vogelzucht schrieb, die er leidenschaftlich liebte, den berühmten Liber de Arte Venande cum Avibus, den Sie alle kennen. In Wort und Bild bezeugt dieses Buch eindrucksvoll seine Beobachtungsgabe und Geistesschärfe wie seine eindringliche Wissbegier. Auch sein Stallmeister Jordanus Rufus de Calabria bezeugt in seinem Buch über die Pferdezucht Anregungen, die ihm der Kaiser gab. Grundmann hat freilich darauf hingewiesen, dass bei aller Eigenart das Faltenbuch nicht vereinzelt in seiner Zeit steht. Im Tierbuch und im Pflanzenbuch Alberts des Großen verbindet sich ähnlich Aristoteles Kenntnis mit eigener Naturbeobachtung und seinen Schülern blieb das naturwissenschaftliche Interesse eigentümlich. Ebenso in seiner Zeit stehen seine in ihrer Wirkung weittragenden Kunstliebhabereien. Als Anreger und Haupt der sizilischen Dichterschule, auf die wir ja, wie auf so manche Punkte, die ich ja nur berühre, im Laufe der Woche eingehend zu sprechen kommen, der Dichterschule, der auch seine Söhne und Ratgeber, auch die bürgerlichen Juristen und seinem Hof angehörten, hat er in seinen noch provenzalischen, nach provenzalischen Mustern verfassten Kanzonen statt der lateinischen zuerst die Vulgärsprache angewandt, in der ihm seit seiner Kindheit geläufigen sizilianischen Mundart, die sich nun verfeinert und bereichert durch Elemente lateinischer, provenzalischer und italienischer Herkunft zum Rang einer höfischen Kunstsprache erhob, wenn man das sagen darf. Dante hat in dieser höfischen Dichtung bekanntlich die Wiege der italienischen Poesie gesehen, wenn es auch in Wirklichkeit eine Spätblüte höfischer Lyrik ist, die anderwärts schon im Abgingen war. Ich hoffe, dass das richtig ist. Aber die Diskussion kann das ja bestreiten. Nicht weniger zeitbedingt, wenn auch noch jahrhundertelang als Muster nachwirkend, ist die prunkende Rhetorik seiner Kanzlei, in der Petrus de Vinea den Ton angab. Man entwickelte in den Gesetzen, Verordnungen, Briefen und Urkunden einen Sprachstil des mittelalterlichen Lateins, der souverän alle Möglichkeiten der Rhetorik ausschöpfte und durch den schweren Prunk seiner Ausdrucksweise, ich zitiere wiederum Herrn Kollegen Schaller, und durch die Musikalität seines Satzbaues ein ganz eigenartiges Gepräge aufwies. Er wurde vorbildlich für die Kanzleien des Abendlandes und eifrig nachgeahmt. Friedrich und andere kaiserliche Räte hatten ihre Briefkunst, die mit jener der Kurie wetteiferte, ebenso wie ihre Kenntnis des römischen Rechts in Bologna gelernt, nach dessen Vorbild Friedrich II. Die Universität Neapel gründete. Wie sah auch sein Kaisertum von seinen Notaren und Juristen als gottgewollte und naturnotwendige Staatsgewalt in der Nachfolge der römischen Cäsaren verherrlichen, wie noch keiner vor ihm, so erhob er doch keine universalen Herrschaftsansprüche gegenüber anderen Königen und Reichen, machte auch den Reichsfürsten beträchtliche Zugeständnisse, wir kommen darauf dann noch, und scheiterte bei dem Versuch, Reichsitalien und Österreich unter ein zentralistisches Beamtenregiment zu stellen, wie sein Erbreich Sizilien. Dort waren ja die Grundlagen seiner Staatsordnung bereits von seinen normannischen Vorfahren geschaffen worden. Bahnbrechend und epochemachend hat seine Staatskunst nicht gewirkt. Zunächst eher abschreckend, wenn auch ihr vorbildlicher Charakter für die späteren Signorie nicht zu unterschätzen ist. Eine sogenannte ghibellinische Staatslehre hat erst die Folgezeit entwickelt. Am sichtbarsten stellt sich die Eigenart Friedrichs II. In seinen Bauten dar. Nicht Kirchenbauten, sondern Kastellen, Jagd- und Lustschlössern, vornehmlich in Apulien, wo er stets heimischer war als auf der Insel Sizilien. Durch prunkvolle Bauten aus normannischer Zeit, deren prunkvolle Bauten aus normannischer Zeit haben kaum darauf eingewirkt, überhaupt kein erkennbares Vorbild. Mögen auch französische Bauleute mit Kenntnissen frühgotischer Technik wie der Zisterzienser Gotik für den Kaiser tätig gewesen sein, so ist die einfache, mathematisch klare Zweckmäßigkeit und die mit Schmuckformen sparsame, vornehme Schönheit seiner Bauten offenbar ganz von seinem eigenen erlesenen Geschmack, den Neigungen und Bedürfnissen des Herrschers bestimmt. Denken wir nur an das eindrucksvollste dieser Baudenkmäler, das Castel del Monte bei Andria, die Krone Apulien. Wer in diesen Bauten antike Plastiken aufzustellen liebte, ließ er nach ihrem Vorbild auch Bildwerke schaffen, die ihn selbst und seine Helfer darstellten, so aus dem Brückentor zu Capua, das Willensen so eingehend behandelte, das einen antiken Triumphbogen glich, von dem wir nur mehr Reste erhalten sind, und denken Sie an die schöne Prägung der goldenen Augustale. Ob von dieser antikisierenden Plastik direkte Wege zur Frührenaissance führen, ist wohl nicht erwiesen. Es war, wie Hampe gesagt, eine dynastische Treibhauskultur mit ihren Licht- und Schattenseiten einer solchen, nicht aus den Tiefen eines Volksdranges erwachsen und an das Leben des kaiserlichen Zauberers gebunden. Die Kastellbauten Friedrichs haben höchstens in den Burgen des preußischen Ordenslandes Nachfolger gefunden. Sonst aber geht die abendländische Kunstgeschichte an den Schöpfungen Friedrichs II. Vorbei und er ist an ihren zukunftsträchtigen Leistungen nicht beteiligt, weder an dem von Frankreich ausgehenden gotischen Kirchenbau, dem in Italien mit der Grabkirche des heiligen Franziskus in Assisi, in Deutschland mit der Grabkirche der heiligen Elisabeth in Marburg seit 1235 und dem Kölner Dombau seit 1248 Bahn gebrochen wurde. Noch ist er an der lebensvollen kirchlichen Plastik beteiligt, die um die Jahrhundertmitte in Scharter und Reims, in Bamberg, Naumburg, Meißen und Straßburg gipfelt. Schon die stark persönliche Note in allen diesen geistigen Betätigungen zeigt, dass Friedrich II. Sein Selbst nicht nach Art geistreicher Dilettanten in dieser Vielseitigkeit verlor. Dafür sorgte schon der hochgespannte Herrscherstolz, der unbeugsame Eigenwille und das sehr reizbare Selbstgefühl, wo sie geschont wurden, konnte Friedrich leutselig, bezaubernd, freigebig und großmütig sein. Wurden sie jedoch durchkreuzt, so erwachten wilde, dämonische Triebe und suchten sich um jeden Preis mit Gewalt durchzusetzen. Rücksichtslose Willkür, unbarmherzige Grausamkeit, hinterlistige Treulosigkeit, die gegen Rebellen und Verräter erlaubt erschien, und leidenschaftlicher Rachedurst, der in jenen Worten vor dem abtrünnigen Viterbo grandiosen Ausdruck gefunden hat. Auch nach seinem Tod würden seine Gebeine nicht Ruhe finden, ehe er nicht die Stadt zerstört habe. Schon den Fuß im Paradiese würde er ihn zurückziehen, wenn er an Viterbo Rache nehmen könne. Man begreift, dass gerade diese jenen Wandlungen seines Wesens, dem Stetigkeit und Wärme fehlte, die unberechenbar hervorbrechende, durch keine Pietät gezähmte Leidenschaft geeignet waren, das Gefühl von Unsicherheit und Misstrauen ihm gegenüber zu erwecken, und dass er auch ohne die wilden Kämpfe am Ende seiner Regierung sich niemals so allgemeine Achtung und Verehrung erworben haben würde, wie etwa sein Großvater Friedrich Barbarossa. An seiner Person schieden sich die Geister und noch heute, wie ich eingangs betonte, ringen um ihn Hass und Bewunderungen. Die Namen Friedrich und Robert, die der Erbe Heinrichs VI. Einst in der Taufe erhalten hatte, bezeichnen die beiden Überlieferungen, die auf ihn wirkten und sich in seiner Person trafen, aber nicht harmonisch vereinigten, die staufische und die normannisch-sizilische. Die Ereignisse hatten ihn fast gewaltsam den Umfang der väterlichen Herrschaft zurückgegeben. Aber in dem gleichen äußeren Rahmen war der Abstand des Inhaltes der Macht doch ein sehr bedeutender. Die furchtbaren Einbußen der beiden letzten Jahrzehnte waren nicht mehr rückgängig zu machen. Und die Aufgabe, die ihm hier zufiel, war nicht zu lösen. Sein Genie mochte sich da ein Menschenalter lang behaupten, aber die Ergebnisse dieses Ringens mussten im Wesentlichen negativ bleiben. Freilich blieben sie auch so durch den zähen Widerstand gegen die päpstliche Gewalt nicht ohne starken Einfluss auf die weltgeschichtliche Entwicklung. Die positiven Wirkungen seiner Leistung lagen in der Fortführung der Überlieferung von mütterlicher Seite. Friedrich war durch Erziehung und Neigung ganz und gar Sizilianer. Man kann Friedrichs Wesen nicht verstehen, ohne die eigentümlich reiche, bunte und fortgeschrittene Mischkultur des Bodens zu kennen, aus dem er erwuchs. Manche Züge, die man als besonders modern und eigenartig gepriesen hat, sind von seinen normannischen Vorfahren übernommen. Aber auch was man an ihm zu tadeln fand, entsprach zum Teil wohl einfach der Landessitte. Eine Wiederherstellung und Weiterführung der Leistungen seines großen Anherrn, Roger II., war der Ausbau seines Erbstaates, aber zugleich die greifbarste und dauerhafteste Schöpfung Friedrichs. Er fasste nur die Ausstrahlungen jener sizilianisch-arabischen Mischkultur in seiner universalen Persönlichkeit wie in einem Brennpunkt zusammen, aber indem er zugleich Träger des Imperiums war und ein Kaiser, der die Welt zwang, jahrzehntelang die Blicke auf ihn zu richten, warb er für jene Kultur mit unvergleichlichem Erfolg und wirkte er tief ein auf das Geistesleben des Abendlandes, insbesondere Italiens. So manche Strömung der beginnenden Renaissance-Bewegung nahm gewiss von seiner Person ihren Ausgang. Das sind Wirkungen von einer Tragweite, die man nicht ermessen könnte, würde man sich nur mit Friedrichs Kaisertum beschäftigen. Seit seine Mutter Constanze nach dem Tod ihres Gemahls den dreijährigen Knaben aus Foligno nach Sizilien kommen ließ, um ihn zum Nationalsizilianer zu erziehen, hat Friedrich seine ganze Kindheit in Palermo zugebracht. Das bedeutete die Begegnung mit der italisch-griechisch-, arabisch- und normannischen Völkermischung, die in Sitte und Recht, in Sprache und Kunst dort am allerbuntesten zutage trat, an jenem Hauptsitz der Muslime, wie man es genannt hat, an dem der überlegene muhammedanische Einfluss auf die Kultur sich mit besonderer Kraft geltend machte, in einem großen städtischen Gemeinwesen, wo die tägliche Berührung mit einem fortgeschrittenen Bürgertum auf die Entwicklung des mit 4 Jahren verwaisten königlichen Knaben nicht ohne Eindruck bleiben konnte. Denn Friedrich wuchs nicht auf in der vornehmen Zurückgezogenheit eines geordneten Hofes, sondern trotz der scheinbar geregelten, durch ein familiaren Kollegium von geistlichen und weltlichen Großen Siziliens unter Oberleitung des päpstlichen Vormunds geübten Regierung in geradezu anarchischen Zuständen. Als Vater und Mutterloser Weise, ohne den Beistand irgendeines Verwandten, wanderte der Knabe von gewissenlosen und habgierigen deutschen und italienischen Machthabern nur als Gegenstand der Ausbeutung betrachtet, von einer Hand in die andere. Durch die Verschleuderung des Grundgutes sah er sich bald in solche Not gestürzt, dass Bürger von Palermo wechselnd für seinen Unterhalt sorgten. Schon bei dem 7-jährigen Kind gewahrt man seltsam frühreife Regungen eines durch die unwürdige Ohnmacht seiner Stellung tief verletzten Herrscherstolzes. Bei dem heranwachsenden Knaben verdichteten sie sich zu dem brennenden Wunsch nach Vergeltung und zu einer mit eiserner Willenskraft betriebenen Vorbereitung auf den künftigen Herrscherberuf. Als er mit 14 Jahren mündig erklärt wurde, hatte ihn die Erfahrung der Kindheit bereits hellsehend lebenskundig gemacht, aber auch die Keime zu Misstrauen und Menschenverachtung in ihm gepflanzt. Unvergleichlich treten schon in der Schilderung, die einer seiner Lehrer in jener Zeit von ihm entworfen hat, die Rastlosigkeit einer genialen Begabung und das Selbstdurchsetzen eines unbändigen Herrscherwillens hervor. Verschlagen und berechnend, treulos, ja typisch und grausam wie ein Orientale, gerade die Italiener vermissten jede Spur von Treuherzigkeit an ihm, wusste er doch die Menschen, wenn es ihm darauf ankam, zu fesseln und zu bezaubern. Von erlesener Bildung, halb italienisch, halb sarazenischen Ursprungs, voll Interesse für die Naturwissenschaften, Medizin, Philosophie, und Dialektik gewährte er wie später Wallenstein der Astrologie weitgehend Einfluss auf seine Entschlüsse. Kein deutscher Herrscher hat eine so stolze Meinung von der Erhabenheit seiner Kaisergewalt gehabt. Schon als Knabe empfand er im bitteren Grimm die unwürdige Rolle, die er spielte, und lernte er die Kunst, in der er Meister wurde, seine Absichten zu verdecken und seine Gegner zu täuschen. Was seine Stellung, auch das sei in diesem Bilde, wenn ich es kurz gestreift, zu den Frauen betrifft, so hat man vor allem immer wieder auf die Bemerkung des Dante-Kommentators im 14. Jahrhundert, Benvenuto da Imola, hingewiesen, der sagt, er ergötzte sich sehr an der Falkenjagd, doch noch viel mehr an den Frauen. Er hatte stets eine Herde der Allerschönsten um sich. Ob die oft wiederholte Behauptung, der Kaiser habe nach orientalischem Brauch einen Harem gehalten, zutrifft, ist doch sehr zweifelhaft. Zwar spielt nicht nur Benvenuto darauf an, sondern auch Zeitgenossen, aber vor allem, seine kurialen Gegner. Ein Missverständnis ist es, wenn einer seiner Erlässe, Prima Ficta 2549, als zwingender Beweis dafür angeführt wird. Die Stelle bezieht sich auf die vornehmen Jünglinge, die an seinem Hof erzogen wurden, eine Art von Knappen oder Paar. Seine Gemahlinnen hielt er in argwöhnischer Überwachung. Keine Gattin, keine Geliebte hat irgendeinen Einfluss auf ihn gewonnen. Die Schar seiner unehelichen Kinder dagegen, von denen manche wie Manfred, Enzio, seinem Herzen besonders nahe standen, verwirrte zuletzt die Verhältnisse seines Hofes. So ist es doch das Bild einer Haremspolitik, das dieser zuletzt doch nach außen bietet. Nicht ohne Einfluss auf sein Verhältnis zu den Frauen war wohl seine Ehe, die er auf Betreiben Innozenz des Dritten als dessen 14-jähriges Mündel mit der um 10 Jahre älteren, ungeliebten Witwe Konstanze von Aragon einging. Der junge König begann sehr bald an der Nord- und Ostküste der Insel seine Hoheit zur Geltung zu bringen. Die Absicht jedoch, mit der Ritterschar, die ihm seine Gemahlin Konstanze zuführte, nach dem Festland überzusetzen, wurde durch eine Seuche verurteilt. Kurz darauf stellte der Angriff Otto des Vierten seine ganze Existenz in Frage. Wir können hier und wollen auch nicht hier auf die Ereignisse eingehen, die ihn dann auf den deutschen Königsthron führten. Die Begabung und Geschicklichkeit des frühreifen Jünglings spielte dabei keine geringe Rolle. Er legte sich rasch in die universalen Herrschaftsideale des Kaisertums ein, aber zu einem Deutschen vermochte ihn trotz seiner Abstammung der neue Besitz nicht zu machen. Man hat ihm die heftigsten Vorwürfe gemacht, dass er damals, wo eben noch in 12. Stunde vielleicht eine Wiederherstellung der deutschen Monarchie möglich gewesen wäre, dass er es versäumte, dem Beispiel der Könige von England und Frankreich zu folgen und in Deutschland eine starke Zentralgewalt aufzubauen. Man tadelte an ihm, dass er seine übernommenen Pflichten vernachlässigt und die bequemere Aufgabe im Süden vorgezogen habe. Abgesehen davon, dass in Deutschland die territoriale Zersplitterung und der Ausbau der Landeshoheit der Fürsten wohl schon zu weit fortgeschritten waren und eine Eindämmung dieses Prozesses von vornherein nur wenig Erfolg versprach, ist zu bedenken, dass Friedrichs Verbindung zu Deutschland im Wesentlichen eben bloß dynastischer Art war. Wie schon gesagt, nach Erziehung, Sprache, Lebensweise und Kultur war Italiener, der das Südreich als seine eigentliche Heimat empfand. Aber auch das war für sein Handeln schwerlich entscheidend, sondern vielmehr in erster Linie die politische Berechnung, die Deutschland im Rahmen seiner gesamten Politik sah. Wenn er auch auf Heinrichs des VI. Plan einer staatsrechtlichen Vereinigung Siziliens mit dem Reiche weder zurückgreifen konnte noch wollte, so musste er doch den Umfang der ihm unterstehenden Gebiete schon vom Standpunkt der Selbstbehauptung aus als eine Einheit betrachten. Und wenn er sich nun fragte, in welchem der Länder Deutschland, Rechtsitalien oder Sizilien am ehesten eine wirkliche Macht neu zu begründen war, so musste ihm ein richtiges politisches Augenmaß notwendig auf Sizilien verweisen. Dort lag das starke normannische Königtum zwar seit 2 Jahrzehnten am Boden, aber abgesehen von den Zugeständnissen an die Kurie hatte es noch keines seiner Rechte preisgegeben. Dort schienen auch die inneren Widerstände noch keineswegs unüberwindlich. Viel schwieriger war eine Herstellung der Macht schon in Rex-Italien, weil die dortigen Verluste zum größten Teil Gewinne des Papsttums und der großen Kommunen darstellten und ohne Zusammenstoß mit beiden kaum einzubringen waren. Am aussichtslosesten waren die Dinge in Deutschland, das mit seinem überwiegenden Beharren in Naturalwirtschaft und Lebenswesen den fortgeschrittenen Italiener fremdartig anmieten mochte. Es mag zugegeben werden, dass sich eine Politik der Konzentration des deutschen Königtums damals noch immer handhaben genug boten. Und tatsächlich hat Friedrich in den folgenden Jahren seines deutschen Aufenthaltes manche Grundgutverluste, besonders in den schweizerischen, schwäbischen und elsässischen Ländern, wieder eingebracht und durch Städtegründungen den südwestlichen Reichsbesitz gefestigt. Aber wenn hier die Entwicklung der letzten Jahrzehnte dem Fürstentum und dem Papsttum zugute gekommen war, so konnte eine Gegenbewegung sich nur im Kampfe mit eben diesen beiden Mächten sich Bahn brechen, mit deren Hilfe Friedrich bisher emporgestiegen war und denen er rechtlich bindende Zusicherungen gegeben hatte. Aus den Verhältnissen heraus ist es verständlich genug, dass das Reorganisationswerk Friedrichs seinen Gang von Süden nach Norden nahm. Was brachte es dann mit sich, dass er nicht bloß aus Interesselosigkeit gegenüber den deutschen Angelegenheiten, sondern um durch Ruhe in Deutschland Bewegungsfreiheit für seine italienischen Unternehmungen zu gewinnen, den deutschen Fürsten auch weiterhin in die Hand arbeitete und durch Preisgabe neuer Kronrechte hier ein späteres Einlenken noch mehr erschwerte. Er bedurfte eben der Hilfe, zumindest der wohlwollenden Neutralität der deutschen Fürsten, um seine Macht über die Apenninenhalbinsel auszudehnen, sowie das Papsttum und die oberitalienischen Städte in Schach halten zu können. Es hat, ich zitiere abschließend nochmals Hans Martin Schaller im Schlusskapitel seines Buches über Friedrich II., zu allen Zeiten große Männer gegeben, die rein äußerlich betrachtet gescheitert und insofern tragische Gestalten sind, die aber als Vorkämpfer und Wegbereiter neuer Ideen entscheidend in die Zukunft hineingewirkt haben. Zu diesen Männern gehört auch Friedrich II. Die von ihm verfochtene Idee des autonomen weltlichen Staates errang schon ein halbes Jahrhundert nach seinem Tode in der Auseinandersetzung des französischen Königtums mit dem Papsttum ihren ersten großen Sieg, wobei die Juristen Philipps des Schönen vielfach auf das Gedankengut des großen Staufers zurückgriffen. Dabei war Friedrich II. Keineswegs, zu betonen ist, ein Revolutionär. Er blieb bis zuletzt ein Herrscher des christlichen Mittelalters und glaubte mit seinem Handeln nur der von Gott gewollten Weltordnung zu dienen. Sein erbitterter Kampf gegen den weltlichen Herrschaftsanspruch der Kirche hat dennoch wesentlich beigetragen zur Auflösung der mittelalterlichen Welt und damit zum Aufgang der Neuzeit. Auch die allgemeine geistesgeschichtliche Entwicklung ist zweifellos durch Friedrich II. Und die Kultur seines Hofes entscheidend vorangetrieben worden. Und auch so gesehen war der letzte staufische Kaiser in einem tieferen, größeren Sinne, als seine Gegner es wollten, ein Mutator Mundi, ein Verwandler der Welt. Danke. Forse credo che sia un po' a me come persona che seguo accanto al professor Schmidinger e che in un certo senso sono l'altra parte del seminario in quanto indirizzo di lavoro, credo che tocchi a me da una parte ringraziare il professor Schmidinger per la sua presentazione così larga, ampia ed articolata della personalità di Federico II, ma credo soprattutto che mi competa un pochino l'invito ad intervenire. Il professor Schmidinger ha in sostanza toccato ha impostato due momenti della personalità di Federico II, la personalità di cultura, di uomo, di studioso, di curioso indagatore della natura, Naturforscher, di appassionato cacciatore, di letterato. È il primo punto, la prima parte, se ho ben capito, del discorso. Ma vi è poi la seconda, il politico, l'uomo che si è trovato di fronte ai problemi del suo tempo in uno stato plurinazionale, di fronte al quale egli ha preso posizione. In altre parole, noi abbiamo una massa di problemi sui quali mi permetto invitarvi a porre i vostri problemi. Un seminario vive di problemi e di idee. E verde mich kürzlich zusammenfassen auf Deutsch. Herr Professor Schmidinger hat uns eine große Menge Ideen und Aspekte der Persönlichkeit Friedrich des Zweiten ausgeschildert. Daher kommen auch eine große Menge, ich meine und ich hoffe, von Fragen und Problemen und Ideen. Daher, ich bitte, machen Sie Fragen, stellen Sie Ihre Zweifel und sagen Sie auch Ihre Meinung. Das ist für uns das Wichtigste, dass wir zusammen sprechen und zusammen diskutieren. E allora adesso la parola, no? A voi. Facciamo un intervallo di... Andiamo a fare un intervallo subito. Sarebbe bello che cominciassero, sarebbe bello che cominciassero un po' i giovani. Sì, signori. Una domanda che viene dall'intervento del podcast. Io non conosco molto le posizioni storiografiche su questo secondo. Sarebbe possibile avere uno sguardo su recente di sui problemi particolari direi di no, sui problemi generali. No, se adesso esiste una bibliografia molto bene di questo di grande, noi abbiamo qui all'istituto. Conosce forse anche questi, le conosci? Dove la dove? Qui c'è, noi abbiamo ricevuto questo elenco, qui avete opere in possesso dell'istituto. e specialmente la letteratura sulla storiografia di tutto questo, lei conosce Tancredi, questo volume, lei trova tutto qui, non vale la pena che io faccia adesso un resoconto di questo tutto. Sì, ma forse la signorina più che una bibliografia desiderava un giudizio su alcune delle direzioni sulla interpretazione della personalità di Federico II, se ho ben capito. Sì, ma naturalmente sì, adesso è in distanza dal quadro che ha fatto Cantori, e specialmente questa è qui, ma so? No, non amo. Cantorovic, ma l'altra della quale abbiamo parlato, quella italiana, ma wir haben doch heute früh geredet von der Italienerin, die wir drehen sind. Georgina Masson. Masson. Ja, und deine Se voglio un breve, su Federico II è il migliore, adesso devo dire che ha scritto Scialla. Breve e Scialla, se un breve e Scialla, dove lei trova anche l'atteggiamento e il giudizio su Scialla, wenn Sie noch etwas drüber sprechen wollten, zu beurteilen im Allgemeinen. Über das hinaus, Scialla ha fatto un... Lei conosce questo libro di Scialla? Che è tradotto anche in italiano. È tradotto in italiano. Lei conosce? Qui lei trova, così si può dire, il punto in sostanza attuale. Punto di riferimento. Di riferimento. Un breve. Chiaro. Bei der Schale si würde vielleicht noch die eine oder andere Dinge dazu sagen wollen. Die beste Bibliografie ist doch dann im Heimisch. Ja. Man sollte eine neue große Bibliografie für 60 Seiten geschrieben werden, anlässlich der großen Stauausstellung in Stuttgart in 21 Jahren. Heimisch haben wir auch hier. Das ist eine sehr große Aufteilung. Ja. Ist der Vater der Heimisch? Heimisch, Vater. Er ist in der letzten Zeit ist nicht so, nell'ultimo tempo non era tanto in Diskussione. Comunque ci sono state parecchie. Ma non tanto che sono venute nuove speciali posizioni che non si non conosceva già prima in campo. Forse nel punto in quanto riguarda le eresie e tutto questo. Forse un libro su Federico II che non dagli specialisti, ma un po' è rimasto ai margini degli studi di Federico II e che doveva essere continuato, ma non lo farà più perché l'autore è morto, è il libro del De Vergottini sulla legislazione di Federico II. Un libro che ha delle parti estremamente discutibili e delle altre vive, ma che è rimasto e rimarrà per sempre incompleto, e che si sforzava di mostrare che almeno nei primi anni del suo regno Federico II segue le linee della politica e della legislazione ecclesiastica molto più di quello che noi oggi non crederemmo. Già che abbiamo parlato di un problema di questo genere, io mi permetterei di ricordare un fatto. Lo storico deve anche sintetizzare, ma sarebbe giusto ricordare che la personalità di Federico II è una personalità sempre in formazione. E allora noi abbiamo una personalità molteplice negli interessi, come ci ha mostrato oggi il professor Schmidinger, ma è molteplice anche negli aspetti e nel divenire della sua personalità. Credo che un problema possa essere, e probabilmente ne dovrò accennare io stesso quando parlerò della politica antieretticale, ma un problema potrebbe essere quello del rapporto Papa-Imperatore, diciamo pure Onorio III, Federico II e in parte Gregorio IX, Federico II, perché noi abbiamo un atteggiamento di Federico II verso Onorio III e verso Gregorio IX che varia nel tempo. Non so, questo è un problema che si potrebbe discutere, ma Federico II nel 1220 è molto più vicino al Papa ed è molto più pronto ad obbedire al Papa di quanto non sia qualche anno, anche solo qualche anno dopo. Ciao. Cioè il rapporto Papa-Imperatore, Federico II, Onorio III, Federico II, Gregorio IX, sono molto diversi nel tempo e sono condizionati anche dai collaboratori. Personalmente ritengo che la crisi definitiva, quella del 1239, tra Gregorio IX e Federico II, sia stata aggravata dalla morte di Hermann von Salza. Hermann von Salza è il grande equilibratore dei rapporti tra Federico II e i papi. La sua morte mette in crisi definitivamente il rapporto Papa-Impero. Questo è un altro punto che bisognerebbe tenere presente. Vorrei toccare un argomento comparato per dormire la sua relazione, però per presente e volenti la mia domanda è rivolta per scendere. Piano, per gli altri. Io guardo questo dormire che mentre ricordo la domanda. Però la domanda vorrei che fosse rivolta a tutti gli amici presenti, in modo che chiunque possa darmi dei dubbi lo faccia. E si tratta di questo. Il professore ha parlato di una certa tensione, di una certa spinta politica di Federico II verso l'Oriente. Io penso che questo in sostanza sia un'eredità normanna, almeno per quanto riguarda gli altri. Già da aver spiegato, diciamo, con sguardo ai normanni rivolto verso l'Oriente, verso il Bisanzio, verso il mondo greco, verso i Basilenus. Ecco, ora vorrei sapere quanto rimane di normanno Federico II per quanto riguarda la tensione al Bisanzio e in che modo questa eredità è stata trasformata e cambiata. Qualche riferimento su questo punto, se è possibile. Direi che la domanda è posta in termini parziali, perché l'attenzione di Federico II verso l'Oriente non è tanto verso l'impero bizantino, che in questo momento non c'è più, esiste l'impero latino d'Oriente, che è legato al Papa e quindi ostile a Federico II. Noi non abbiamo qui una carta geografica, ma dovete immaginare il Mediterraneo orientale in questo modo: impero latino d'Oriente, che è Costantinopoli e una parte dei territori circostanti, despotato di Epiro, che corrisponde presso a poco all'odierna Albania, che è greco, e quindi nemico dell'impero latino di Costantinopoli. Poi avete l'impero bizantino di Nicea, in Asia Minore, che è greco e ancora nemico dell'impero latino di Oriente. E allora la politica di Federico II verso l'impero bizantino è molteplice. Abbiamo una politica verso l'impero latino d'Oriente in sostanza ostile, mentre è favorevole al despota di Epiro, se non mi ricordo male in questo momento si chiama Teodoro, e verso l'impero di Nicea e soprattutto Giovanni Vatale. E allora questa politica, chiamiamola verso il mondo greco, non chiamerei impero bizantino, verso questo mondo greco, è una politica, relativamente parlando, di alleanza e di amicizia, e si appoggia all'altro aspetto della politica mediterranea di Federico II, che è l'aspetto politico verso il regno di Gerusalemme. Non dimentichiamo, perché spesso lo dimentichiamo, non dimentichiamo che Federico II era anche re di Gerusalemme e che questo regno ha per lungo tempo effettivamente esercitato. Ora, scusi un momento, e questo mondo orientale si conclude con l'Africa settentrionale. Quindi Federico II, come re di Sicilia, ha una politica mediterranea che in parte continua quella, diciamo così, normanna, verso i greci, adoperiamo, non possiamo parlare di impero bizantino, verso il mondo greco, greco e latino, e una politica normanna verso l'Africa settentrionale. Quella è continuata in pieno da Federico II. Ma c'è in più, ed è originale, la politica verso il regno di Gerusalemme. E mi dispiace, ne potremo parlare quando verrà il professor Kamp, che non è soltanto il gran conoscitore che sappiamo della politica ecclesiastica, ma che ha anche studiato molto bene la politica economica di Federico II. Noi potremo domandargli, e avremo occasione di domandargli, se e fino a che punto questa politica mediterranea nel regno di Gerusalemme è spinta dalle classi mercantili, soprattutto pugliesi. Mentre, e qui è la differenza, il regno normanno, in quanto regno normanno, è indifferente agli stati crociati. Noi sappiamo, vero, tutti quanti ricordate la famosa scena di Ibn al-Athir, il cronista arabo, che racconta che quando Ruggero I viene invitato a fare la crociata, dice che la prima crociata, dice che non mi riguarda affatto, se la vedono gli altri, io ho il mio bel regno di Sicilia e me lo tengo, la mia bella Sicilia e me la tengo. E in fondo i sovrani normanni sono piuttosto tiepidi verso la crociata. Bonnordo, Tancredi, i personaggi del Tasso, per dir così, sono autonomi e sono certamente sgraditi. Se mi permettete di ricordare, Boemondo e gli altri normanni che partono per la prima crociata obbligano Ruggero a interrompere l'assedio di Amalfi, cioè a fermare la sua politica di controllo dell'Italia meridionale. Ci sarebbe il mattino dalle date correnti del Palermo da guardare. Ma è quando è morto il marito? Finisce in commedia. Ma è un matrimonio che non è niente, cioè vorrei dire è la prova del 9. C'è un morto e morto che di danaro è la prova del 9. Chissà che questo non dovesse anche comportare un qualche programma. Però è finito nel niente. È finito nel niente. Quindi è un fatto velleitario. Invece Federico II va in Terra Santa, vi resta e tenta di organizzare uno Stato, ma i problemi locali erano problemi immensi, è vero, poi c'è il problema, tanto per cambiare, è vero, di Cipro, e quindi la situazione diventa estremamente complessa. Comunque penso sia una cosa, che un normanno sopravvive in questo. Certamente vi è in Federico II indubbiamente la continuazione di certa politica normanna. Tutta la politica normanna verso quella che noi oggi chiamiamo la Tunisia e l'Algeria, col controllo di Gerbe, con i rapporti con i sovrani africani, diciamo i sovrani arabi delle coste del Mediterraneo, è una continuazione della politica, addirittura continuano con gli stessi, sullo stesso piano giuridico. Solo che ovviamente la situazione politica generale mutata, c'è cioè, qualcosa di nuovo. C'è l'impero latino di Costantinopoli, che è un fatto grosso, è in fondo prima del 1453 la fine di Bisanzio. Yeah. Che per la fine di Monistat Philipp II der Stadt Sizilien Orientation auf diese Religionen aufbaute, könnte man nicht in gleicher Weise sagen, dass die Beziehungen Philipp II zu Deutschland auf genau dieselbe Ebene zu stellen sind. Dass also die Außenpolitik Friedrichs eine, sagen wir, orientalische Komponente hat und die deutsche Komponente. In der historiografischen Tradition des 19. Jahrhunderts, von Petrovic, wird natürlich Deutschland sehr stark in den Mittelpunkt gestellt und in einer gewissen Verlegenheit dann festgestellt, dass er eigentlich gerade der deutsche König und Kaiser war. Was davon man mitgehört, immer mehr Friedrich seinem sizilischen Herrscher macht und immer weniger seinen deutschen, wobei sich dann natürlich die Frage stellt, was bleibt vom deutschen König zum Krieg. Ja, wobei man ergänzend dazu sagen könnte, dass der Kantorowitsch hat darauf besonderen Wert gelegt, wie sich das sozusagen die Legitimation des Großherrschers aus dem Orient zu holen. Das ist eine Frage, die gegen die Brackmann heftig Stellung genommen hat, und meines Erachtens auch mit Recht, wenn auch nicht völlig auszuschließen ist, dass auch solche Gedanken bei Friedrich II. Eine gewisse Rolle spielen. Aber hier geht es ihm in dem Fall schon mehr um König von Jerusalem, das Königreich Jerusalem für sich zu gewinnen, und wir dürfen ihn nicht nur als einen reinen, sagen wir so. Natürlich gibt es viele Dinge, die nicht aus ideellen Beweggründen kommen, diese Gefahr ist so zu erklären, erliegt Kantorowicz zweifellos in manchen Punkten. Manches hat viel konkretere Anlasspunkte, weshalb das oder das geschieht. Und ebenso dürfen wir aber nicht, dass zum Beispiel in allen diesen mittelalterlichen Herrschern die Kreuzzugsaufgabe doch als eine Aufgabe lebt, der sich auch Herrscher verpflichtet fühlen, denen man das oft sehr wenig zutraut. Denken Sie an, was Philipp der Schöne für Kreuzzugs von Frankreich, für Kreuzzugspläne gehabt hat, wie es, welche Rolle das noch ihnen naheliegend bei den burgundischen Herzogen noch gespielt hat, die ganze Überlegung auf die Kreuzzüge. Das spielt für Friedrich II., für die Orientpolitik, das erkennt, ich war jetzt draußen, zweifellos auch eine besondere Rolle. Und wenn Sie aber das jetzt in Parallele setzen zum Verhalten mit Deutschland, ja, das kann man tun. Aber er hat, wie habe ich betont, die Entwicklung ist in Deutschland zu fast, müsste man sagen, umgekehrt verlaufen, wie in Italien und speziell im Sizilischen Reich. Dort erreichte er eine Konzentration und darum ist die Entwicklung sozusagen von der Konzentration und der Zentralisierung weggegangen. Er hat aber die gewähren lassen, ich weiß nicht, ob das deutlich genug herausgekommen ist, weil er von oben her Ruhe, eventuell Unterstützung und das wenigste Neutralität erwartete für seine Pläne hier. Und zweifellos hat er sich als jemand gefühlt, der nicht dem deutschen Raum angehört. Aber dieser Punkt, glaube ich, den müsste man weiter untersuchen, wie weit fühlt sich Friedrich II. Aufgrund seiner Abstammung mehr als Deutscher, dass er sich nie gefühlt hat, das glaube ich schon allgemein fest, aber wie weit sind hier noch Bindungen vorhanden und dann damit zusammenhängen, inwieweit ist seine Politik davon beeinflusst? Ist seine Politik, sein Verhalten gegenüber Deutschland, ebenso wie es der Kollege Mannschild gesagt hat, nur eine Außenpolitik nach Norden, so wie es eine Außenpolitik nach Osten gibt? Er ist ein normandischer Herrscher, war bisher aber gehört, aber eben in diesem Rahmen, er ist ein normandischer Herrscher, der nach einem sehr entfernten nördlichen Land in Beziehungen hat, wo es aufgrund seiner Abstammung her noch etwas zu holen gibt, vielleicht, aber man sie hineinknüpfen zuerst, wobei natürlich das Kaisertum doch eine Rolle spielt, genauso wie es eine Beziehung nach Osten gibt. Ja, das zu klären wäre eine Grundvoraussetzung und ganz um auch im Sinne dieses Kongresses hier etwas herauszufinden, eben die Beziehung zwischen Deutschland und Italien. Ja, darf ich bevor Herr Schaller hat das Wort dann. Ja, ich wollte ja, darf ich zuvor, ja. Bitte, darf ich zuvor noch damit ich das nicht vergesse, sagen, Sie haben ja auch auf den Titel hingewiesen, es wäre erstens glücklicher gewesen zwischen germanischer und romanischer Welt als Deutscher und vor allem dürfte das setzen wir, ich sage es nur, keiner von uns denkt daran, wir wollen natürlich weder Deutsch noch italienisch nationalistisch aufgefasst. Das ist sowieso aber nur, dass es einmal ausgesprochen ist, dass wir das selbstverständlich machen, und Herr Schaller kann ich bitten. Ja. Teresa, come pensano gli storici italiani su Federico? Era un romano o un siciliano o un tedesco? Guardi, sia così. Posso rispondere a titolo personale come storico, posso dire così, storico italiano. Io credo che oggi, per quello che mi pare di poter dire anche a nome dei miei colleghi, noi non sentiamo Federico II né italiano né tedesco. Perché un uomo come Federico II non si sentiva di una nazione. La coscienza politica di Federico II è una coscienza come sovrano, una coscienza sovranazionale. Egli sa di essere re di Sicilia e come re di Sicilia nel proemium alle sue costituzioni parla della regalità. Egli parla come re di Sicilia, distinto dall'impero. La regalità di cui parla è la regalità del re, non è la sovranità dell'impero. Ma egli sa di essere re di Germania, egli sa di essere re di Arles, egli sa di essere sovrano re di Gerusalemme. E in questo senso è sovranazionale, con il senso vivo di questa sovranazionalità. Se poi lei vuol dire personalmente, come individuo di carne ed ossa, se preferiva vivere in Puglia o preferiva vivere a Norimberga o a Bremen, qui il problema è diverso. Ma io credo, e il professor Schaller potrà portarci anche il suo contributo su questo punto, io credo che noi dobbiamo distinguere l'uomo, l'individuo, come dire, la persona che può essere, che sta volentieri in un posto, dal sovrano che guarda alla realtà politica dei suoi stati. Io, non so, la regina Vittoria, se mi permettete quasi una battuta di spirito, la regina Vittoria viveva quasi metà dell'anno silenziosamente a Firenze, ma era la regina d'Inghilterra e si sarebbe, se uno le avessero domandato, ma lei si sente italiana? Avrebbe detto, ma questo che vuole? Non so se mi spiego. Viveva volentieri in Sicilia. Viveva ancora più volentieri negli ultimi anni della sua vita in Puglia. Ma la sua coscienza politica, la sua, come dire, politische Selbstbewusstsein, a me sembra sovranazionale, con una consapevolezza, seconda consapevolezza, di questi diversi stati. Federico II, che nell'Italia meridionale, e qui il professor Mazzarese Fardella ci dirà delle cose certamente importanti, che nell'Italia meridionale chiamava i suoi sudditi nei parlamenti, in pratica, ad audiendum verbum, anzi a fare da, diremmo noi oggi, ruota di trasmissione della volontà sovrana, quando emana costituzioni valide per la Germania, dice de consiglio, adesso non so se mi ricordo bene, de consiglio et autoritate principum, eccetera, eccetera. Cioè, sa benissimo che nell'Italia meridionale è il sovrano della tradizione normanna che chiama i sudditi ad audiendum verbum, ma che in Germania è il sovrano di uno stato di un certo tipo, di cui anzi ha, come voi sapete molto meglio di me, è vero, nelle constitutiones che ha dato, è vero, ha parlato e ha discusso come un sovrano tedesco, in perfetta ottemperanza alla tradizione tedesca. E credo che sia anche giusto ricordare che molto dell'appoggio dato a Hermann von Salza veniva anche dal fatto che Hermann von Salza contribuiva ad estendere l'influenza del mondo tedesco nel mondo, tra gli islami, con l'ordine teutonico. Non è un caso che Hermann von Salza unisce anche in maniera un po', diremmo noi oggi, un po' non ortodossa, unisce il portaspada e l'ordine teutonico. Vedrei, cioè, una situazione molto più complessa anche sul piano umano. No, c'è il professor Sciallo che gli abbiamo già tolto la parola due volte. Ich möchte unterstreichen, dass man sehr gesagt hat, dass im Charakter supranational der Kommunikation. Im Ganzen, ich hoffe, dass man ihn in Deutschland sehr als Deutschen denkt. Heute neigt man sehr dazu, ihn als Sizilianer zu sehen. Aber man darf auch nicht vergessen, er war immerhin 10 Jahre seines Lebens in Deutschland. Und blutsmäßig war er ja völlig international. Man kann ihn von der Familie, von der Abstammung her, über weder als Italiener noch als Deutschen bezeichnen. Der hat ja auch französisches Blut in seinem Namen. Aber ich glaube doch, dass Friedrich II. Sehr darauf bedacht war, dass er ein Staufer war. Er sagt ja selber, dass er in einem Brief, dass er aus der Domusfee Staufen stamme und die von Herrn Kloß entdeckte Predigt Nikolaus von Basel 1229 sagt ja ausdrücklich, dass dieses staubische Haus, dieses imperiale, ist das kaiserliche Haus von Anbeginn der Welt bis in alle Ewigkeit und bis zum Weltuntergang. Die Zugehörigkeit zum Haus der Stauber war für Friedrich II. Eine ganz entscheidende Tatsache. Und dann würde ich schließlich noch sagen, er ist einfach ein neuer Typ von Herrschaft, weder Deutschland noch Berliner. Er gehört in die Reihe über der Zweite oder Heinrich II. Von England, der ja auch außerordentlich wissenschaftlich und literarisch interessiert war. Heinrich VI. Mit seiner Brutalität, aber auch mit seiner außerordentlichen Bildung. Heinrich VI. War ja sicher einer der gebildetsten deutschen Kaiser. Karl von Anjou und die italienischen Signori wie Ezzelino da Romano und ähnliches. Während Friedrich Barbarossa einen ganz anderen Typ, ein archaischen Typ des Kaisertums, des europäischen Kaisertums vertritt. Also insofern würde ich sagen, die Streitfrage ist irgendwo unsinnig. Er erschien sich in erster Linie als Kaiser und in vielleicht in dritter oder vierter Linie als Sizilianer oder Deutscher. Così, vorrei dire che mi fa molto piacere che ci siamo trovati partendo da punti di vista differenti, perfettamente vorrei dire d'accordo, io tengo anche, lo dico anche per qualcuno di noi italiani che forse possa non avere sentito del tutto, uno degli aspetti, e sono perfettamente d'accordo che il professor Schaller ha sottolineato, è la coscienza non solo imperiale, ma diciamo dinastica, della personalità di Federico II. E l'altro aspetto molto interessante che il professor Schaller ha sottolineato è stato il fatto che noi con Federico II ci troviamo di fronte ad un nuovo tipo di sovrano. E questo è il segno, mi permetto di concordando, è il segno di una Europa che si va trasformando. Prego. Io volevo semplicemente probabilmente ricollegarmi al discorso che si faceva prima sulla complessità della figura di Federico II e anche della situazione politica che in quel momento egli viene a governare. E probabilmente in parte ha risposto il professore, o meglio lei quando ha fatto notare che ci si muove in un ambito europeo nuovo. Comunque io volevo chiedere questo, se nella complessità della figura di Federico II e soprattutto come dalla relazione del professore si è messo in luce, nella complessità in parte italiana, diciamo, in parte germanica, ancora il Federico II gioca in qualche cosa la tradizione di Roma, forse come un momento di crasi tra questi due momenti separati della figura di Federico II. Di Roma sia come tradizione storica che come valore simbolico. Wir haben hier das Problem von der Rom-Idee in Friedrich II. Würde dir lei qualche cosa, professor Schaller? Ich würde sagen, die Rom-Idee gehört einfach zur Kaiserlichkeit. Meine persönliche Erfahrung ist ja, dass das Ideal des Kaisertums Friedrich II. Wie ich auch mal vorhin auf der Reichenthal gesagt habe, ja bald erscheinen wird, das spätantike christliche Kaisertum war. Und damit war die Rom-Idee einfach verbunden. Ich si potrebbe anche ricordare questo, che l'idea di Roma in Federico II spesso, se mi, adesso non saprei tradurla in tedesco questa parola, ed è una parola della gioventù di oggi, l'idea di Roma è molte volte da Federico II strumentalizzata ai suoi fini politici. Quindi una volta la modernità. Se volete, lì ci sarebbe da dire un problema, faccio il professor Turmeo. Prego. Einmal die Frage ist aufgeworfen worden, inwieweit also Deutschland für Friedrich II. Sozusagen nur ein Nebenland gewesen sei, und jetzt ja auch nach 136 nicht mehr nach Deutschland zurückgekehrt. Er war im ganzen also 10 Jahre seines Lebens in Deutschland. Ich glaube, so kann man das nicht sehen, denn er hat doch seine beiden legitimen Dafür dürfen wir darauf erinnern, wie zu deutschen Königen gewählt und aufgekönigt worden sind, doch 1237 bei Konrad den Vierten. Und damit begründet er doch einen ganz deutlichen Anspruch und zeigt ein ganz bestimmtes Interesse, das er gerade den deutschen Knaben zuwendet. Während er es gar nicht so eilig hatte, seine Söhne in Sizilien in ihrem Herrschaftsanspruch zu etablieren. Auch das Nachgeben gegenüber den deutschen Fürsten sehen wir vielleicht auch der Sicht der späteren deutschen Geschichtsentwicklung anders als das 13. Jahrhundert das gesehen hat. Ich komme in meinem Referat zurück etwa auf einen Spruch von Bruder Werner, der ein ziemlich unabhängiger Mann gewesen ist, der etwa in Bezug auf die Wormser Beschlüsse die Auffassung vertritt, Friedrich II. Hätte sich hier also den Fürsten überlegen gezeigt. Er hätte also die Fürsten irgendwie hineingelegt. Er leitet das allerdings in ein Tiergleichnis, in ein Gespräch zwischen einem Affen und einer Schildkröte. Der Affe möchte ein Wasser überqueren. Er braucht die Schildkröte dazu. Die Schildkröte verlangt also sein Herz. Er ist bereit, ihr alle wieder zu legen auf das Herz nicht. Und es kommt dann so weit, dass er also auf die Schildkröte springt, die Schildkröte ihn übers Wasser trägt, er rechtzeitig abspringt und das Land noch erreicht, ohne ihr Zugeständnisse, das Herz also geben zu müssen, also ohne Zugeständnisse machen zu müssen. Also das zeigt meines Erachtens doch, dass die öffentliche Meinung in Deutschland etwa um 1235 die Dinge vielleicht anders gesehen hat, als wir die Retrospektive aus der geschichtlichen Entwicklung des Spätmittelalters in Deutschland oder dann also der deutschen Verhältnisse im 17. und 18. Jahrhundert zu sehen, gewohnt sind. Ich glaube, wir dürfen hier nicht Ansichten aus späterer Zeit in diese Epoche einfach zurückversetzen. Dann muss ich also ein Wort eigentlich zur Rechtfertigung von Katholowitsch sagen. Ich stimme da weitgehend mit dem überein, was Herr Kollege Schaller in seinem Buch etwa über die Selbstkrönung in Jerusalem und die Unmittelbarkeit gesagt hat. Auch da muss man also die Situation sehen. Friedrich II. Ist damals ein Gebannter und er kann seinen herrscherlichen Anspruch nur auf die Unmittelbarkeit, die Gottesunmittelbarkeit begründen. Denn er wird ja in seinem Anspruch vom Papst gerade in dieser Zeit nicht anerkannt. Also auch da, glaube ich, hat Brackmann mit seinen Einwänden gegenüber Kantorowitsch nicht ganz recht, ganz abgesehen davon, dass er, wie Kantorowitsch ja in seiner Erwiderung aufgezeigt hat, ihn nicht vollständig zitiert hat. Er hat ja entscheidende Passagen bei Kantorowitsch ausgelassen. Also es ist, wenn man das hart sagt, ist die Besprechung von Brackmann nicht ganz fair, denn er lässt also ganz entscheidende Dinge weg. Eine ganz spezielle Frage zum Referat von Kollegen Schmiedinger hätte ich in Bezug auf die Kunstgeschichte. Kollege Schmiedinger hat gesagt, dass die europäische Kunstgeschichte an Friedrich II. Eigentlich vorangegangen sein. Nun glaube ich, dass diese Aussage zwar schon sehr viel Richtiges enthält. Ich sehe aber doch sehr enge Beziehungen zwischen der späteren und der früheren europäischen Kunstentwicklung und den zweiten schon zur Zeit der Normannen bestanden ja sehr enge künstlerische Beziehungen auch zwischen dem oberitalienischen Raum und Sizilien. Wir brauchen etwa nur an die Domtüren in der Memoriale denken, wo Monandus, der Bildermeister, der in Pisa die Domtüren geschaffen hat, auch die Domtüren am Hauptportal schafft, die am Nebenportal als Parisano da Trani, aber sehr stark beeinflusst von der oberitalienischen Kunst. Und dann bestehen ja auch etwa zwischen der Campi-Conti-Conto und den Werken von Niccolo Pisano und Giovanni Pisano bestehen ja Beziehungen. Beide Meister greifen ja auch an antike Traditionen zurück. Und das ist gerade ein Buch, den ja Friedrich II. In seiner Entwicklung ganz besonders betont hat. Am stärksten vielleicht, wenngleich hier unsere Aussagen natürlich auch sehr wachsend im Boden stehen, in Bezug auf die Grundworte von Capua. Trotz Willemsen wissen wir nur eigentlich sehr wenig, aber wir können doch annehmen, denn zur damaligen Zeit bestand sie ja noch, dass etwa Francesco Laurana am Castel Nuovo in Neapel von diesem Werk irgendwie ausgegangen ist und entscheidende Anregungen für seinen berühmten am Castel nur übernommen hat und dass er in die Mitte des 15. Jahrhunderts gehört, dass also hier ein unmittelbares Nachwirken gegeben ist. Auch eine Frage, die in der Grundgeschichte zu untersuchen wäre, ist die Frage der venezianischen Mosaizisten. Wiederum sizilianische Anregungen zurück nach Venedig gebracht haben und bei der Ausgestaltung von San Marco diese Anregungen dann fruchtbar geworden sind. Wir wissen ja, dass schon in der Zeit der Lamanischen Könige venezianische Mosaizisten nach Monreale geholt worden sind, aber nach der Fertigstellung von Monreale, nach der sizilianischen Ausgestaltung von Monreale unter Friedrich II. Ist anzunehmen, dass doch ein reicher Teil dieser Mosaizisten wiederum nach Venedig zurückgekommen ist. Dass die Beziehung bestanden zeigt, sieht ja schon darin, dass ja der sizilianische Dichter Antonio Veneziano auf Monreale stand. Er ist sicher ein Abkömmling dieser venezianischen Mosaizisten gewesen. Ich glaube also doch, dass hier über die Bauten hinaus, also die Kastellbauten hinaus, die dann in der Baukunst des Deutschen Ordens eine Fortsetzung finden, doch eine engere Vertretung dieser Anregung Friedrichs II. Mit der europäischen Kunstentwicklung geschehen. Ja, ich bin sehr dankbar für diese Ergänzung und gebe ruhig zu, dass das sicher, nur möchte ich dazu sagen, gerade das, was weiterwirkt, war meines Erachtens am wenigsten das Verdienst von Friedrich II. Mit dieser Mosaikkonto mit dem. Hat das übernommen von den Naja, das ist da. Ich möchte daher sagen, er hat den Fluss, den Großen, diesbezüglich, das wollte ich sagen, nicht beeinflusst zu sehr. Er ist keine Etappe in der Kunstgeschichte, sondern das, was Einfluss nimmt, das ist entweder ihm schon vorhin und geht dann weiter oder kommt überhaupt auch hier, spielt gerade in der Kunst das Übernationale ja eine gewisse Rolle, weniger von einem bestimmt, aber zum Beispiel hätte man meinen können, dass er auf die Ausgestaltung der Gotik oder so mehr, dass da mehr Einflüsse kämen, aber das eigentlich nicht. Von seiner Seite. Also ich möchte es nicht bestreiten, aber möchte doch zu Bedenken geben, dass die Einflüsse, die weitergehen, so eigentlich mehr auf die gehen, auf die er vielleicht viel weniger selbst Einfluss genommen hat. Aber dann ist der Hochgeschichte in der privaten Kunst. Hat er da hinten etwas, den man nachschaut und so weiter, zum ersten Mal eigentlich? Ja, aber der hat eigentlich nicht stark weitergewirkt. Nein, gern kurz auf die Debatte, die vorher war, zu begreifen, eben die Frage deutsche, germanische, romanische Welt und noch speziell in dieser Beziehung die Rom-Idee und die Frage des Kaisertums. Professor Scherrer sagt eben, dass das Kaisertum Friedrich II. Nun hauptsächlich ein spätantikes Kaisertum gewesen sein soll. Ich meine, um die Frage beantworten zu können, wie ist dein Verhältnis zum Orient, wie ist dein Verhältnis zu Deutschland, könnte man da nicht auch versuchen, stärker herauszuarbeiten, inwieweit ist das nicht doch, das Kaisertum Friedrich II. Nicht doch auch ein Kaisertum, das eben die imperiale deutsche Tradition wieder aufgreift, das heißt mit Kreuzesversprechen bei der Kaiserkrönung und so weiter. Sind da nicht auch Elemente da, die an das Kaisertum erinnern, wie es von Deutschland her seit 1962 oder seit 800 vertreten wurde? Und von daher könnte man dann auch sagen, in gewisser Weise auch deutsch orientiertes Kaisertum würde natürlich nicht rechtfertigen, dass die Deutschlandpolitik der Staufer oder Friedrich II. Gleichzeitig ist der Orientpolitik der Staufer. Ja, mir scheint, dass das Problem der zwischen deutscher und romanischer Region nicht das Problem von politischen Zeiten war. Mich würde dann interessieren, wie dieser Transformationsprozess funktioniert hat, dass sich in Deutschland ein Mythos bildet, der durch den zweiten, glaube ich, ein sehr intensives Nachleben geschildert hat, und ob so etwas in Italien auch existiert. In Italien hat man ein Mythos. Kommen in Germania. In Italien gibt es auch dieses Nachdenken, die Touristen die Art der Kaiser gab es, ist ja auch schon in Sizilien. Der geht ja auch schon in den Händen nach. Ich finde, wie schade das Italien, das kann man doch daran sehen, dass ich das jetzt mal im deutschen Archiv angezeigt habe, dass noch im Jahre 1939 in Sizilien Canzoni gesungen worden sind, die muss durch den Zwölf auf dem Land und mit der Bevölkerung. Noi abbiamo anche. Canzoni aus dem 12. Jahrhundert. C'è poi naturalmente il mito nella cultura e nella letteratura italiana che è durato a lungo. Proprio questa sera io comincerò parlando del giudizio che Dante dà di Federico II e vorrei dire della dinastia siciliana di Federico II, ma questa è una testimonianza nota, ma esistono anche delle testimonianze che sono ad un tempo ghibelline e limitatrici dell'imperatore. C'è una celebre novella del Novellino in cui vengono messi di fronte Federico II e il suo grande collaboratore Egelino da Romano. Ebbene, si rappresenta Federico II che cede di fronte ad Egelino da Romano, perché Egelino è più pronto, è più veloce, decide perché ha la forza in mano. E poi vi è tutta una tradizione che continua e in cui l'imperatore Federico viene rappresentato come uomo saggio, come uomo prudente, come uomo che sa quello che fa e quello che dice. Naturalmente è molto importante quello che adesso ci diceva il professor Scialli, cioè che abbiamo addirittura in Sicilia una tradizione che non è della cultura, ma è una tradizione che si è andata continuando nella tradizione popolare. Cioè, più che mito, forse dobbiamo parlare di tradizione, ma una tradizione che però è stata viva e forte. Federico II viene visto dagli italiani, forse, se vogliamo stabilire una differenza difficile, forse con occhi più realistici. Il regno ha ricordato Federico II con più passione e devozione che non l'Italia centro-settentrionale, l'Italia comunale. L'Italia comunale ha combattuto in parte Federico II, ma lo ricorda, è un avversario che apprezza. L'Italia meridionale lo ha sentito come re. E tutti e due hanno guardato al sovrano, però con occhi attenti, curiosi, direi io meno appassionati che non certi aspetti e certi momenti del mondo tedesco. Ma è uno dei problemi che troveremo più volte, credo, nel corso di queste nostre giornate. Insomma, Teresa, lei voleva... Volevo lasciare questa una risposta nel campo giuridico, visto che il nostro storia di diritto, la domanda a proposito di Roma. Almeno da Caracalla in poi, uno dei nessi più forti dell'unità dell'impero è l'unità del diritto. Ora, la legislazione di Federico II si potrebbe al massimo inserire come novelle che seguissero quelle di Giustiniano. È un problema così che io tratto estemporaneamente. Ma c'è qualche cosa di più grave. Nella Costituzione Pulitatum, Federico II parla di iura comuna, Longobardorum discendens Romanorum. Quindi questa unità del diritto è toccata. Addirittura l'accezione che noi modernamente diamo all'espressione ius comune, in Federico non avrebbe senso perché parla di una comuna, ed è un plurale che non ha senso. A me pare quindi che la sua domanda, non dico che si debba dare risposta negativa, ma c'è almeno un elemento per dare una risposta negativa, e cioè il diritto non concepito più unitariamente. Ritorniamo, professor Margherita Falivella, a quello che si diceva poco fa. Il professor Sciallo è Dio, cioè questa pluralità, se vogliamo, organica, perché quel plurale, Iulia Comunia, significa anche però una certa organicità dello Stato. Ma che è diversa, certamente, certamente. Che è politico rispetto a questa pluralità. Sì? Signorina, se la vita mi darà, se la vita me lo consentirà, spero di parlarne anch'io. In ogni modo, su Hermann von Salza c'è una monografia, forse non geniale dal punto di vista interpretativo di una personalità straordinaria come è Hermann von Salza, ma molto utile come raccolta organica di notizie, ed è di Kohn, C-O-H-N, ed è proprio Hermann von Salza, ed è una grossa monografia che ha purtroppo il grave limite, a mio giudizio, di non sempre interpretare questa personalità. Hermann von Salza è per me uno dei più grandi diplomatici di tutti i tempi. Per me è l'uomo della grandezza di un Richelieu per il 200, evidentemente, è vero. E purtroppo non è ancora capito in tutta la sua importanza. Per me rimane, ma posso sbagliarmi, ed è cosa anzi che io sottometto volentieri alla discussione, ma per me la morte di Hermann von Salza è uno di quegli eventi che riguardano un individuo, ma che colpiscono la storia. Se voi pensate che Hermann von Salza è riuscito a riportare la pacificazione tra Federico II e Gregorio IX, dopo che Gregorio IX gli aveva fatto invadere il regno mentre era alla crociata, dovete pensare che lo stesso odierno Kissinger diventa un apprendista. Man könnte noch hinzufügen, dass wenige Monate nach dem Tod von Hermann von Salza auch der Kardinal Thomas von Kapo, giustamente osserva poi il professor Schaller che la fatalità ha voluto che anche colui che in un certo senso, Tommaso di Capua, il cardinale Docchero, in un certo senso il partner, se possiamo dire, è morto anche lui. Cioè abbiamo una trasformazione degli uomini intorno ai due personaggi. E questo è molto importante. Credo che noi in questi giorni, se mi permettete una parentesi metodologica, noi in questi giorni affronteremo parecchie volte il problema personalità, grande personalità, Federico II, e storia. La personalità fino a che punto agisce sulla storia. Nel caso di Hermann von Salza e di Tommaso di Capua, dobbiamo dire che sono due personalità la cui morte ha contribuito a cambiare il corso della storia. Comunque il libro, ecco, posso dirle questo, signorina, il libro del Colm si può riavere di nuovo perché è stato ristampato anastaticamente. Ecco, prenda lo stipendio, lo tenga da parte e poi compri il libro del Colm. Comunque vale la pena, ecco, è un libro importante. Non ci sono altri problemi? Prego. Ich möchte noch eine Frage stellen zu der Nachwirkung, also der Faszination. In der späteren Zeit ist das so, dass der bei uns nur im Mythos weitergelesen hat. Oder hat er nicht auch als Vorbild gedient? Ich denke jetzt zum Beispiel an Karl-Heinz Hirten. Ich weiß nur, dass er die Gründungsurkunde für die Universität Prag zum weiten Teil wörtlich übereinstimmt mit der für Neapel. Das ist natürlich ein Thema, was in die Wirkung an die Verbreitung der Briefsammlung hinein gehört. Aber man müsste doch fragen, ist diese Wirkung, also auch, ich möchte sagen, seiner politischen Ideen, noch im späten Mittelalter etwa in Deutschland zu spüren? Ja, ja, der Verbreitung der Kriegssammlung. Ja, also, ja, gerade. Im 18. Jahrhundert hat sich schon lebhaft Petrus die Via und Kriegsbrief II. Interessiert. Oder die sämtlichen Buche, die 1529 hat es die erste Kriegssammlung, der erste Teil der Kriegssammlung Petrus die Via ediert worden, in Hagenau, im Zuge der Reformation, also antifaschistisch. 1566 von Niemand Karp, das war eben ja. Am Hofe des Kaisers, ein Jurist am Hofe des Kaisers, der dafür interessiert war, der auf den 1740 diese ganze Edition hing mit politischen Entwicklungen zusammen. Man wollte das Gedankensystem des zweiten Jahr verbreiten. Also es ist nicht ein literarisches Interesse, sondern ein politisches, wenn religiöses Interesse vielleicht. Denn bei Karl dem Dritten gibt es ja auch andere Parallelen, etwa die Rechtssammlung und die Kodifikation des Landrechts hinsichtlich, das gilt für die Kunstgeschichte, seine Bautätigkeit, die Bautätigkeit nach. Ich weiß allerdings nicht, dass Sie deswegen fragen, gibt es darüber eine Untersuchung oder ist, weiß man etwas Konkretes? Oder ist es einfach, wir wissen alle nicht. wie das funktioniert mit dem Mut und wie ist das Zweite in Deutschland? Welche konkreten Auswirkungen hat er gezeitigt? Friedrichs-Mythos, der entspannt sich noch. Der große Kaiser Friedrich ist dann natürlich die zweite natürlich sonst, ich kann es nicht im Einzelnen belegen, aber es gibt wohl eine Stelle von Maximilian, der auf Friedrich II. Jedenfalls ist den Habsburgern bewusst gewesen, dass er der Pate Rudolf von Habsburgs war. Und auch manche dieser Dinge, die dann eben gerade bei Maximilian, ich könnte mir vorstellen, dass da gewisse Gedankengänge, und dass es jetzt vielleicht niedergelegt ist, hier weiter wirken. Verschiedene künstlerische und auch sonst, gerade auch zum Teil wieder auf dem Weg über Karl IV., der wieder das Vorbild war für seinen Schwiegersohn Rudolf IV., der so und so viel parallel gemacht hat, was der Kaiser in Prag gemacht hat. Also er lebt sicher bei denen auch in einer gewissen Weise weiter. Man müsste es wirklich sich lohnen, dem im Einzelnen nachzugehen. Ja, es hat aber sicher auch negative Bewertungen von Friedrich II. Gerade in dieser Zeit Maximilians gegeben. Denn es ist sehr interessant, dass Jakob Martinus, der ja für den Kaiser eine Genealogie aufstellen sollte, und der alle möglichen Leute als Vorfahren von Maximilian heranzieht und dann nachweisen will, dass Maximilian von dem abstammt, Friedrich II. Ausgesprochen aufnimmt. Also offenbar war das noch eine gewisser Abstand, also Maximilian wollte nicht von Friedrich II. Unmittelbar Abstand. Während er sonst also alle möglichen Leute da heranholt, von denen also Maximilian den abstammen sollte. Aber Friedrich II. Wird ganz bewusst aufgespart in der Genealogie. Jakob Menger. Das Französische spielt die größere Rolle, aber man kann es nicht ganz trennen. Wir können auch das sagen, wenn ich gut recht daran erinnere, eine der Persönlichkeiten der Kanzlei des Süditaliens, des Königreichs Sizilien, va in Praga, Nicola da Prezza ist in Praga gestorben, wenn ich, ist in Praga gestorben, und er hat da eine Kanzlei, über wie schon mal eine Kanzlei-Tradition begründet. Ich bin nicht sicher, aber ich meine, dass Karl Hampe hat das bestätigt, wenn ich, ja, dass Michele da Prezza, nachdem das Königreich Siziliens gelassen hat, Karl von Anjou liebte ihn sicher nicht, kam in Prag und da ist gestorben. Und natürlich er hat mit sich alles mitgebracht, auch die Bücher und so die Überlieferung angefangen, eine sizilianische Kanzlei-Überlieferung. Enrico Italico, Enrico Italia, sì. Furono a Praga. Una delle cose, da qui stiamo parlando di un problema culturale che non si è rivelato non più italiano e tedesco, ma europeo, ma non importa. Io posso dire, per esempio, che certamente una parte della cancelleria del Regno di Sicilia è finita in Aragona. Alcuni manifesti di Pietro d'Aragona sono certamente scritti da una penna della cancelleria siciliana. La cancelleria siciliana, con la venuta degli Angioini, in parte si è dispersa, perché si era compromessa soprattutto con Corradino di Sveglia. Ma questo è un problema un po' diverso. Comunque la cancelleria di Federico, la cancelleria del Regno di Sicilia, con gli Angioini, in parte diventa una cancelleria che va in tutta l'Europa, almeno in due paesi, certamente, Praga di cui si parlava e la Laguna. Il manifesto di Pietro d'Aragona per la morte di Corradino, per l'uccisione di Corradino, ha degli elementi che mi sembrano siano della cancelleria stessa. Naturalmente bisognerebbe approfondire la questione, ma credo che poi il resto non è neanche strano, perché noi sappiamo che molti dei collaboratori di Manfredi sono finiti in Aragona. Ja, ma qui rientriamo nella questione che diceva il professor Schall, cioè del fatto che l'opera di Federico II è stata adoperata in tutte le direzioni anche al tempo della riforma. Che si trova la prima menzione di una raccolta di lettere di Federico II si trova verso 1290 nella cancelleria aragonese a Barcellona. Certamente. Ma e questo che concerne la cancelleria imperiale, alla fine del 400 si conservavano nella cancelleria imperiale di a Vienna ancora materiale originale proveniente della cancelleria di Federico II siciliana. E questo prova la più interessante raccolta di lettere di Pierre del Vinte che esiste oggi a America, che si trovava fino a 1945 in una cittadina tirolese nel Solvartal. È finita in America. Per favore. Sì, ho preso snere se vi dici altro. Lei sa qualche cosa? Vor einigen Wochen haben wir schon erzählt, wir haben ein Reichsbuch, ein Rechnungsbuch, des Tiroler Gouvernements, also der Regierung in Innsbruck, aus dem 16. Jahrhundert eine Notiz gefunden, wo ein Mitarbeiter dieser Regierung eine kleine Summe ausgezahlt erhält dafür, dass er in einem Haus in Solothal eine alte Registratur aus der Reichskanzlei gefunden hat. Ich muss also offenbar diese Geschichte zusammenhören. Wie das der Wahlkampf basiert, wie man es in der Hand genommen, wie das der früher gibt. Ja, aber Wahlkampf ist erst nach Wien gegangen, offenbar. Und da muss ich irgendetwas zurückgeblieben sein in Hall. Ja, es gibt ja in Hall, hat er noch die Bibliothek. Ich möchte nur so als Marginale erwähnen, dass einige Stücke des Schatzes der Schatzkammer, der kaiserlichen Schatzkammer, aus der Sizilischen stammen, die dort heute noch in Wien aufbewahrt werden. Krönungsmarken, verschiedenes, kommt von dort. Eine ganz persönliche Frage, ich bin auch vor einigen Monaten darauf gestoßen, dass man in, ja, von Venedig um 1310 nach Böhmen einen Valdonius Magni Valoris verkauft hat. Da hat es eben Schwierigkeiten gegeben. Der Valdonius wird meist wiedergegeben als ein weiteres Kleidungsstück, also ein Mantel oder ähnlich oder ähnlicher Gegenstand. Aber er muss einen sehr großen Wert haben, denn die venezianische Regierung beschäftigt sich mit dem Verkauf dieses Stückes, beziehungsweise auch die Florentiner Regierung. Und zufällig gibt es einen Fall, ein Magisterium, Friedrich II. Muss dann in den Besitz der Kurie kommen und dann vor 1300 verschwindet. Er existiert nicht mehr. Da war der Verkampfer drauf. Ja, da gibt es einen Aufsatz darüber, kann dann nicht mehr Zusammenhang geschehen. Haben das Falkon, das ist ein Stuhl. Sicherlich, aber muss Falkon ein Kleidungsstück sein? Weiß ich nicht. Warum wissen Sie, dass es ein Kleidungsstück ist? Nein, es gibt da ein vergessen zu rufen. Zwei vergessen zu rufen. Beide, also das mit einem Kleidungsstück wiedergeben. Nur scheint mir für ein Kleidungsstück die ganze Aktion, die dadurch eingeleitet wird, einfach zu kostspielig. Die Geschichte war so, dass ein venezianischer Kaufmann hat das Abfüllen verkauft, auch der Volkskiste gesagt, verkaufen, sein Mitarbeiter hat das unterschlagen und jetzt versucht man das wieder zu erhalten. Damit beschäftigt sich ein Kollegium in Venedig und ein Ratskollegium in Florenz. Irgendwelche Bemerkungen oder Fragen? Io credo che allora forse possiamo concludere questa nostra prima riunione.